una relazione così articolata, fine, ricca di suggestioni. La discussione dovrebbe addirittura fervere, ardere. Quindi io invito ad intervenire e ancora una volta prego giovani e mendovani di partecipare. Prego. Möchte mich beglückwünschen zu dieser reichen Relation. Ich habe das eben vielleicht für den Vortragenden schon persönlich gesagt und ich glaube, ich spreche im Namen aller. Es war ein sehr interessanter, sehr reicher und stimulante, kann ich mir Deutsch sprechen, Vortrag. Mich hat persönlich der erste Teil interessiert. Das heißt, die Relation, allora io ho detto, questa relazione era molto ricca e piena di stimoli che credo che siamo d'accordo tutti quanti. E ci sarà senz'altro, come ha detto già il professor Manzelli, da discutere moltissimo. Quello che riguarda me, mi interessa piuttosto la prima parte, cioè la parte favorevole al giudizio su Federico Barbarossa, la parte che concerna il giudizio da parte del suo circuito e anche provocato dall'opinione, la pubblica opinione da parte del suo circuito, e non è il caso di rifarsi a Totone di Brisinga, ad altri poeta, eccetera. Quello che mi interessa molto è una questione che è apparsa qua e là nella relazione, cioè una continuazione che si è fatto con Carlo Magno. Cioè ci sono alcuni punti, ci sono alcune virtù che vengono sottolineate che Federico Barbarossa avrebbe posseduto. Cioè che lui era, almeno questa prima parte, era un grande militare, un uomo militare, che era un grande, un giustiniano, cioè viene sottolineato per la sua capacità di fare leggi, di essere giusto, eccetera. E poi c'è lui, una terza virtù, che lui si fa come arbitro in questioni ecclesiastiche. E questi sono i tre punti che vengono sottolineati nello stesso periodo come eminenti per Carlo Magno, cioè nella mentalità del periodo degli Staufer, di Federico Barbarossa, è quello che fa esaltare Carlo Magno, cioè si può trovare in quella propaganda, oserei dire, della corte di Federico Barbarossa, gli elementi più favorevoli che li possono assimilare a Carlo Magno. E poi era questa un'osservazione che vorrei fare all'oratore, che lui saprà benissimo. Io mi rifaccio a quel bellissimo libro di Robert Wolff sul souvenir di Alexandre Charlemagne. Ecco. E poi vorrei domandare una cosa all'oratore, sempre in questo senso, allodando a Carlo Magno. La santificazione, la canonificazione di Carlo Magno nell'aprile 1165, lui la considera un atto che elimina il pericolo che il re di Francia possa sentirsi e propagandarsi come vero successore dell'impero franco, per prendergli tutte le possibilità di farlo e facendo suo Carlo Magno, soprattutto che in quel periodo era un po' di moda di annodare un re santo per le stirpe, per i diversi governi. governatori per i diversi re di certi paesi. Ecco, allora io l'ho detto in italiano, ora cerco di tradurre in tedesco e spero, cioè, non invito di non pensare che è solo un modo di dire, ma io ho ormai da tanti anni in Italia e sulla storia parlo sempre in italiano. Also, okay, wir werden versuchen, das in Deutsch zu übersetzen. Und bitte verstehen Sie mich. Machen Sie drei Sätze. Ja. So viel habe ich auch schon mitgebracht. Mich hat das sehr interessiert, dass die Tone, die man Friedrich in seiner Umgebung zuspricht, dass er ein großer Feldherr ist, ne? In der ersten Zeit, wie Sie das so schön ausgestellt haben. Und vor allen Dingen, dass er sich nicht als Tyrann ausgibt, sondern ein gerechter Herrscher ist, der Gesetze, gerechte Gesetze für seine Untertanen schafft. Und dass er sich dann auch zum Richter über geistliche Fragen hervorhebt. Das sind drei Tugenden, die man in dieser Zeit Sie müssen unterscheiden. Eine Tugend, die bei allen vorkommt, das ist die, ich würde sagen, germanische Anschauung, die ja allgemein vorhanden war. Ein König ist nur mächtig dann, wenn die anderen Angst vor ihm haben, wenn er Schrecken verbreitet. Das ist gewissermaßen die primitive Grundlage, die sich bei allen Schriftstellern findet. Das ist eine Art Mentalität, typisch mittelalterlich, wie bei Friedrich II. Nachher ja in den Konstitutionen von Melfi. Man ist adelig oder man ist Fürst, weil man die Wildheit der Menschen im Zaum halten muss. Das heißt, ein König, der also mächtig und Angst verbreitet, der hält die Menschheit im Zaum, das ist also der Fürst in vorbildlicher Weise. Jetzt gibt es aber eine zweite Schicht, die nicht mehr bei allen vorkommt. Wohl bei Rabin. Rabin, der ja schon zu antikisieren versucht, also wo die römische Tradition aufgenommen wird, der kommt zum Rex Justus oder zum wahren Herrscherruhm, also nach römischem Vorbild, und der sagt, nein, der hat nicht nur durch kriegerische Tüchtigkeit, also er hat nicht nur Schrecken verbreitet, sondern er hat auch Gesetze erlassen. Das heißt, er versucht auf friedliche Weise, die Menschen, den Verkehr der Menschen untereinander zu regeln. Diese Dinge müssen sich auseinanderhalten. Dann kommt dann noch eine dritte Stufe, die das noch einmal überhöht. Das ist also bei jedem Autor verschieden, zu welchem Niveau ein Autor gelangt. Das ist entscheidend. Nicht, das ist entscheidend. Das ist das Erste, was ich erfahren habe. Das ist das eine. Nicht, also sagen wir, wie beim Analysten von Kölde, das ist ziemlich auf unterer Etage, bei Helmer von Bosau, er hat keine antikisierenden Versuche, aber bei ihm ist ein gewisses ausgeglichenes Urteil da, während Rabin schon ein ganzes Stück höher anzusetzen ist. Ja, ich dachte vor allen Dingen an Rabin, ob er in der Charakterisierung auf einmal zurückkommt. Eben, und bei Otto von Freising, dann haben wir eine wesentlich höhere Stufe noch, da ist es dann schon sehr stark theologisch gesehen, der im Grunde genommen ja als Theologe. Also eine Geschichtstheorie, wenn man so will. Ne? Das war die eine Frage, die Sie schon mal beantwortet haben. Die andere Frage war folgendermaßen, inwieweit die Kanonisierung des Großen 1165 eine Rolle spielt. Gerade im Großen. Ich hab's vom Italienischen hier verstanden. Ja. Das ist eine alte Ansicht. Früher hat man geglaubt, die Kanonisation habe stattgefunden als Demonstration gegen den französischen König, der also auch geglaubt habe, Kaiser sein zu müssen, als Nachfolger der Kaiser. Sie sagen, das ist eine alte Ansicht. Ja, das wird heute nicht mehr vertreten. 1950 ist schon alt. Ja, das würde für meinen Begriff. Ja. Also, wir haben die Aufsätze, zwei sind es, glaube ich. Der eine ist in dem Karlswerk von Meuthen, von Erich Meuthen, der damals Archivar von Aachen war und sich immer mit diesen Dingen beschäftigt hat. Ich glaube, bei Volz ist noch die alte Anschauung. Die neuere ist nicht, also Meuthen würde einen neueren Zustand widerspiegeln. Dort wird es nicht mehr als auf Frankreich bezogen, sondern zur selben Zeit, 1664, wurden ja die drei Könige überführt von Mailand nach Köln, die angeblichen drei Könige, denn sie sind sicherlich echt. Und 1665 war die Kanonisation. Beides waren Demonstrationen. Das Reich brauchte Reichsheilige. Die Päpste hatten vorher bereits mehrere Könige, zum Beispiel einen Dänenkönig, dann Eduard den Bekenner von England, kanonisiert. Das förderte natürlich das Königshaus. Das Königshaus hatte ein Heiligen zu präsentieren. Die Welfen hatten auch dafür gesorgt. Bischof Konrad von Konstanz ist kanonisiert worden, 1122. Die Welfen haben sehr tüchtig davon Gebrauch gemacht. Das brüllte natürlich die Staufe auch in irgendeiner Weise. Das Reich brauchte einen Reichsheiligen. Was tut man? Man nimmt den Reichsheiligen, also Karl den Großen, der ja der Kaiser schlechthin war. Er ist der Nachfolger Karls des Großen. Also eine ganz allgemeine Demonstration auf das Reich hingerichtet. Die Heiligen Drei Könige ebenfalls als Reichsheilige, denn das waren ja Könige schon am Anfang der biblischen Geschichte, also an Bethlehem, an der Krippe. Die sind also von Christus zu Königen legitimiert worden. Die kommen jetzt nach Köln, werden in Köln hingesetzt. Die Sache ist in Wirklichkeit noch komplizierter. Köln benutzt das Jahr 1164. Beginnt zum ersten Mal Westfalen zu durchdringen. Westfalen wird also in das Herzogtum Köln eingezogen. Köln erweitert seinen Herrschaftsbereich um 100% um das Doppelte. Sofort hat Friedrich Barbarossa, der ja sehr schnell reagieren konnte, gesehen, dass hier eine Gefahr für ihn erwächst, obwohl Reinhard von Dassel also loyal war bis zum Letzten, obwohl das so ganz, glaube ich, auch nicht stimmt. Das ist noch eine ganz offene Sache. Jetzt, in dem Moment wird Aachen gefördert. Aachen bekommt die Kanonisation, zugleich bekommt Aachen zwei Tage später ein Privileg. Für die flandrischen Kaufleute, das ist das, wovon wir gestern schon gesprochen hatten, Aachen wird gefördert, Duisburg etwas später, gegen Köln. Das ist der erste Sprung, der da ist. In der Privileg hat merkwürdigerweise Reinhard von Dassel nicht unterschrieben, das ist allerdings ein Argument um Inzidenz, aus dem man nicht so viel ablesen soll. Es taucht aber in diesem Privileg, wird inseriert ein älteres Privileg, das gefälscht worden ist, wahrscheinlich schon 59, aber reingesetzt worden ist. Das heißt also, Friedrich Barbarossa hat sich mit diesem gefälschten Privileg identifiziert. Aachen wird doch zum ersten Mal als Hauptstadt des Reiches benannt. Hauptstadt sicherlich nur im ideellen Sinne, aber was soll das heißen? Es könnte sein, es ist ja seit 1163, seit dem Erbvertrag mit Hennegau, es ist kompliziert, aber ich muss darauf zu sprechen kommen. Aachen liegt in der Mitte, der Kaiser kann also zwischen zwei Blöcken, westlich, östlich Köln, westlich Hennegau, Luxemburg, Namur, südlich dazu, kann also jetzt beide Blöcke gegeneinander ausspielen. Ein typischer staufischer Herrschaftsmechanismus in solchen Bereichen, wo er eine direkte territoriale Präsenz der Kaiser nicht hatte, wie er am Niederrhein, also überhaupt im ganzen Nordwesten des Reiches, war keine Präsenz da. Sodass von daher also Aachen aufgewertet wird. Es könnte sein, das hat Herr Meuthen geäußert, bewiesen ist von uns beiden noch nichts, dass Aachen sogar auch realiter als Hauptstadt ins Auge gefasst war. Aachen war ein Art Oberhof wenn etwas geplant war, wie ein Reichsgerichtshof, dann wäre Aachen sicherlich der Sitz geworden. Ob das schon der Anfang einer Planung war, die dann sich sehr schnell wieder verlaufen hat, alles das ist. Non mi sarà facile adesso dover dare anche riassunto di questa risposta. La prima parte, cioè il problema relativo alla presentazione di Federico Barbarossa come sovrano forte, giusto e pacificatore della Chiesa, è stata dal professor Engels, diciamo così, articolata in tre momenti di collegamento, diciamo così, interiore, con la idea germanica della preminenza di virtù e di qualità del sovrano, con l'idea romana del sovrano che è l'amministratore della giustizia, l'organizzatore, il legislatore e via discorrendo, e poi il terzo momento è il teologo, l'uomo il quale naturalmente, avendo la plenitudo potestatis, ha anche la forza spirituale, morale e in un certo senso l'autorità di intervenire, diremo, come novello Costantino, è proprio un'espressione che corre in questo momento, nella vita della Chiesa e della realtà dell'impero. Per quanto riguarda la seconda, che era più precisamente una domanda, cioè l'importanza della canonizzazione di Carlo Magno, che come voi sapete ancora oggi è santo, mi pare, per due diocesi tedesche, non ricordo più bene quali, viene fuori, emerge una serie di questioni che sono ad un tempo religiose e che poi alla fine finiscono per avere anche un risvolto giuridico, politico, giuridico e istituzionale. Il motivo religioso è che in sostanza la canonizzazione di Carlo Magno tronca netta ogni qualsiasi pretesa del re di Francia a sentirsi come successore di Carlo Magno, come sovrano, ma con il rischio di potersi anche domani atteggiare in una direzione o in una tendenza imperiale. Ma giustamente, cioè opportunamente, il professor Engels ha poi collocato questo trasferimento dei re magi in Germania con la esigenza di attribuirsi dei protettori, dei santi che siano specifici del Reich, collegando questo fenomeno al fatto che è un momento nel quale nei vari paesi europei ogni dinastia cerca di trovarsi un santo. Gli inglesi Edoardo il Confessore, potremmo dire gli ungheresi Stefano di Ungheria, Santo Stefano, e che ha un certo numero di principesse, che anche quelle bisognerebbe discutere, ma non è qui, per carità, il caso. Infine, la importanza di questa canonizzazione si ricollega anche, e qui io sono per necessità rapidissimo, si ricollega anche ad una serie di rapporti di collegamento e di gerarchia fra città tedesche, soprattutto per quanto riguarda il rapporto Colonia-Aquisgrana e quello Aachen-Aquisgrana, e per quello che riguarda poi il rapporto di Aquisgrana rispetto al territorio occidentale dell'impero. Mi scusi se sono stato così sintetico, ma volevo cedere il professor Brezzi. Prego. Della importante relazione del professor Engels, io colgo solo un punto che mi interessa più direttamente, dato anche che ieri il professor Manselli gentilmente aveva ricordato che io avevo suo tempo studiato Cottone di Fusino. Ecco, il problema che è emerso dalla relazione del professore è quello della esistenza o meno di quella che mi pare è stata chiamata una Hofstaufische Historiografie, no? Una storiografia ufficiale di corte dell'epoca di Federico. Ecco, esistito o no questo modello storiografico diffuso, probabilmente appunto ad opera di Rinaldo, di Tassel, o comunque insomma dagli ambienti di corte, o non è esistito? La domanda, adesso a parte se si possa o non puoi dare una risposta definitiva, la domanda mi pare che sia essenziale proprio in rapporto a quello che è il tema della nostra mattinata di studio, cioè la figura di Federico, quale emerge dagli storici suoi contemporanei, e Cottone di Fisica è proprio uno dei più contemporanei, tanto che si è fermato ai primissimi anni di regno perché poi è morto. E quindi la figura quale emerge dagli storici è una figura già data, già preparata, e quindi diciamo pure in certo senso deformata, o almeno così standardizzata, diremmo oggi, vero? o è invece un qualche cosa di spontaneo. Ciascun storico ha visto in un certo modo e ce lo ha presentato. La cosa, dicevo, interessa in particolare Ottone perché, forse tutti lo sappiamo, forse non è ancora emerso abbastanza, i gesta, come si sa, hanno come premessa una lettera di Federico Ottone, la quale racconta brevemente i fatti e poi finisce, io adesso non ricordo a memoria le parole evidentemente, ma finisce in breve così: queste cose che io in breve ti ho detto, tu allargale, adesso ripeto, dico così a voi, allargale e raccontale appunto come sai fare tu, che sei colto, eccetera. Capite che il problema comincia a diventare, mi sembra, abbastanza delicato. Insomma, c'era questa traccia o non c'era, e quindi gli storici dovevano attenersi a un modello, o invece dicevano loro le cose che intendevano dire e come le volevano dire. E quindi per Ottone si può porre, direi, una triplice risposta, cioè Ottone, zio di Federico, che aveva ricevuto, come sapete, una sentenza favorevole in una grossa questione concernente il suo vescovato di Frisinga contro, in polemica contro un feudatario, eccetera, quindi insomma, era stato largamente favorito dall'imperatore, eccetera, può essere un pure semplice adulatore, diciamo così, panegirista. Secondo, può essere invece uno storico di corpo, diciamo, cioè che ha un compitino da svolgere e lo svolge bene. Terzo, invece, è, diciamo, uno storico vero, nei limiti di quella che poteva essere a quel tempo la critica storica, è critico, insomma, diciamo, cioè dice le cose come le vede lui, con, diciamo, pure anche i limiti, i difetti, insomma, nelle... Certe volte ci sono nel suo testo degli aggettivi, insomma, che così possono un po' lasciare intendere che magari non era del tutto d'accordo. E quindi, ecco, dicevo, il tema che interessa questa mattina, il Federico di Ottone. E voi capite che questo è abbastanza importante, perché poi, insomma, gli altri, volevo no, avendo lì davanti un autore di quel genere, avendo lì un testo così, un pochettino poi possono essere stati, diciamo, influenzati, insomma, si sono un po' messi nella scia, vero? Ecco, quindi il Federico di Ottone, chi è? È soltanto così il frutto di un adulatore, appunto, un cortigiano, non so, così, panegirista? È soltanto invece la figura dell'imperatore quale la corte lo voleva presentare, o è invece il Federico, diciamo, primo vero, insomma, che ha fatto certe cose che sono da un suo contemporaneo sono state viste in quel certo modo. Ecco, questo era un po' questo tema che giustamente il professor Engels ha ricordato, appunto, Holtzmann, eccetera, e è stato molto discusso, vero, tra gli storici, probabilmente. Se non so se si potrà mai risolvere, vero? Se persino qualcuno, qualcuno ha persino ricordato, ha persino proposto di vedere due redazioni dei gesta. Qui cominciamo a diventare un po' troppo adesso sottili, vero? Sapete come sta storia delle due redazioni, certe volte appunto tanti autori lo si propone, ma insomma due redazioni, è sempre legato a questo, insomma, la genesi di quest'opera. È molto interessante, molto importante quanto ci ha detto il professore, lo sapevamo, del passaggio dalla storia del Quadus Civitatibus al gesta. Pessimismo, ottimismo, senso di chiusura della storia, senso invece di apertura, di nuove. Questo è molto importante. Ma insomma, questo è un altro discorso, direi. Federico, in certo senso, non c'entra ancora qui. Federico nella storia, è evidente, non c'era. Quindi il Federico invece dei gesta, che è quello che a noi qui adesso interessa, chi è, diciamo così, ecco, e a che cosa si è ispirato il suo autore, questo volevo dire. Ich möchte einen Moment zusammenfassen. Herr Wilson möchte das wissen, wie weit und in welchem Sinn können wir von einer Osthistoriografie für Friedrich II., von Friedrich der Barbarossa sprechen. Überhaupt, weil wir wissen, dass die Gäste waren von einem Brief von Friedrich selbst sozusagen gefördert. Und natürlich, das ist wichtig, nicht nur um Otto von Freising selbst, aber weil durch Otto von Freising wurde auch die nachfolgende Historiografie beeinflusst. Und das ist wichtig, weil wir kennen diesen Sinn und von diesem Gesichtspunkt. Scusate, io sto parlando a bassa voce, ma Professor Brizzi, Professor Brizzi hat diese Frage einigermaßen gestellt. Wie weit haben wir mit der Historiografie von Friedrich Barbarossa eine Hofhistoriografie? Und das ist bedeutend, das ist wichtig, weil zum Beispiel die Gäste von Otto von Freising sind von einem Brief des Kaisers selbst begleitet, und in diesem Brief sagt der Kaiser, dass Otto von Freising die Nachrichten von ihm selbst natürlich mit Rhetorik dekorieren und erweitern kann. Und es ist wichtig, weil Otto von Freising natürlich wird ein historiografisches Problem. Ist er ein Schmeichler, ein Rhetor, der die Gäste, die Nachrichten, die bekommen hat, mit schönen Worten, mit schönen Perioden und Kursus geschrieben hat, ist ein Hofhistoriker, das heißt ein Historiker, der die Meinung des Kaisers selbst dargestellt hat, oder am Ende ist ein Historiker im wirklichen Sinn des Wortes, das heißt eine Person, die die Wahrheit der Ereignisse, die Wahrheit der, die Elemente, die grundlegende Elemente einer Personalität darstellen will. Ja. Ich habe das gesagt. Ja, ja, natürlich. Es ist folgendes. Ich berufe mich, was die Frage der Hofhistoriografie angeht, auf Franz Josef Schmaler. Schmaler hat das in der Einleitung der Freiherr vom Stein-Ausgabe zur Gesta Fridericis Imperatoris ziemlich ausführlich dargelegt und hat das dann in Wattenbach, in dem Band, den er überarbeitet hat, das heißt überhaupt zum ersten Mal ausgegeben hat, hat er das nochmal kurz zusammengefasst. Es stimmt, dass Otto von Freising einen Brief bekommen hat, und zwar auf Bitten von Otto von Freising, also das ist nicht vom Hof ausgegangen, sondern von Otto selbst, einen Brief bekommen hat von der Kanzlei, wo dann auf zwei Seiten stand, was er ungefähr berichten soll. Es sind nicht in dem Sinne Informationen, also Materialien, die er bekommt, sondern nur angegeben, das und das und das hat der Kaiser gemacht, fast in Stichwortform, sodass er ungefähr eine Linie hatte, an die er sich zu halten hat, an die er sich übrigens auch gehalten hat, dann tatsächlich gehalten. Man muss aber auch beachten, was die Staufer, was der Hof nun aus den Gesta, aus den Fertien Gesta, die Radin 1160, dem Hof überschickt hat, gemacht hat. Es gibt zwei, es hat wahrscheinlich von Seiten Rabins nur zwei Exemplare gegeben. Ein Exemplar, das Rabin dem Hof zugestellt hat, und ein zweites Exemplar, das also von Freising aus verbreitet worden sein muss. Von diesem zweiten Exemplar gibt es in Süddeutschland mehrere Abschriften, die sich aber eben nur im süddeutschen Raum halten, während das nach Italien geschickte Exemplar, wenn ich jetzt richtig informiert bin, keinerlei Verbreitung erfahren hat. Das blieb beim Hof. Das heißt, der Hof hatte kein Interesse daran, das, was er geschickt bekommen hatte, was an sich der Laudatio des Hofes diente, jetzt zu verbreiten. Also im Unterschied zu den Reichsannalen bei den Karolingern hat keine Verbreitung stattgefunden. Es kommt noch hinzu, dass Gunther von Perry, also der den Ligurinus geschrieben hat, der ja noch wesentlich später verfasst hat, der mal in Gunst des Hofes gestanden hat, die Gunst verloren hat und die Gunst wieder zu gewinnen versuchte, bei Hofe, ihm ist kein Exemplar, nachweislich kein Exemplar geliefert worden, denn mittlerweile hätte ja der Hof, wenn so ein Empfehlungspapier existiert hätte, hätte das ja viel weiter geführt werden müssen, denn nach 1160 bricht ja auch beim Ligurinus jede Nachricht ab. Das heißt also, der Hof hat von sich aus, bis auf den einen Brief, der auf Bitten Ottos erfolgt ist, nicht dafür gesorgt, nicht für ein Empfehlungspapier gesorgt, das rundgereicht wurde, als auch in Italien Schriftsteller an den Hof herantraten und die Meinung äußerten oder die Absicht äußerten, schreiben zu wollen. Alle beziehen sich also auf Otto von Freising bzw. Arwin, also auch die vorliegende Gesta. Der Hof war also in einer gewissen Verlegenheit, hat das, was er hatte, genommen und den Leuten vorgelegt und die haben den daraus verwendet. Aber der Hof hat nicht vorgesorgt für eine Fortsetzung dieser, eine offizielle Fortsetzung dieser Historia. Insofern kann man also nicht sagen, dass der Storfer Hof für eine Hofhistoriografie gesorgt hätte. Die zweite Frage. Ob Otto von Freising wirklich Hofhistoriograf ist oder ein wirklicher Historiker ist, die würde ich so beantworten, um es schwarz-weiß zu sagen. Er war sowohl Hofhistoriograf, aber auch wirklicher Historiker. Beides. Die Chronik ist ja noch geschrieben worden, ohne jede Absicht, sie irgendwie in den Dienst des Hofes zu stellen. Insofern hat die Chronik also diesen pessimistischen Grundton, diese niederschmetternde Aussicht. Es ist auffällig, die Chronik war 46 fertig, sie wurde nur dem Abt Isendrin von Otto Baron geschickt, also seinem Freund. Dem Hof schickte er sie erst 1157. 57 befand sich Barbarossa, man muss das in diesen Kontext stellen, sonst begreifen wir das nicht. Mir genügt nicht die Meinung, die er selbst schreibt, die natürlich auch stimmt, jetzt habe die Persönlichkeit Barbarossas einen solchen Eindruck auf ihn gemacht, dass er jetzt was anderes schreiben wollte. Die Meinung trifft ja auf 57 schon gar nicht mehr zu, denn da haben wir Besançon, da haben wir den ersten Bruch bereits zwischen Sacerdotium und Imperium. Also wenn, dann hätte Otto von Freising einige Jahre früher Anlass gehabt, sein Geschichtsbild zu revidieren. 56 haben wir das Privilegium Minus. Otto von Bamberg war Babenberger. Er befindet sich jetzt in einem eingekreist in einem Gebiet, das völlig weltlich geworden ist. Dass Heinrich der Löwe rigoros mit dem Freisinger Bischof umgesprungen ist, wissen wir durch das Ereignis der Föhringer Brücke. Es gibt aber noch vorher schon Anzeichen. Konrad III. Hat den Wittelsbacher verboten, als Gerichtsherr über die Ministerialen des Freisinger Stifts zu fungieren. Das heißt also, Konrad III. Hat ihn als Babenberger und als Stütze für den babenbergischen Herzog gehalten. Friedrich Barbarossa hat in einem Wahlversprechen dem Wittelsbacher sofort zugestanden, wieder Gerichtsherr über die Freisinger Ministerialen sein zu können. Das war natürlich ein für Otto von Freising Niederschmetter. Damit war ja die Möglichkeit seines Territorialausbaus vollkommen, schon vor 1156 vollkommen erledigt, war schon nicht mehr da. Und so dass also von daher mir die Nachricht, der ist also nur diese überwältigende neue Persönlichkeit, dem vermag ich nicht ganz zu folgen. Natürlich hat Otto hat ja auch einen Brief geschrieben an Reinhard von Dassel. Er hat zwar Reinhard von Dassel gebeten, dafür zu sorgen, dass der Kaiser, um es jetzt einmal salopp auszudrücken, die Chronik nicht in den falschen Hals bekommt. Also er hat Angst gehabt. Er legte Wert drauf, bringe du dem Kaiser bei, du weißt ja, und das ist jetzt rein methodisch für einen Geschichtsschreiber eine ungeheuer interessante Passage, wo er dann schreibt, man kann die Dinge so sehen, man kann die Dinge so sehen, es kommt auf die Auswahl an. Es kommt auf den Leitgedanken an, wonach man auswählt. Und da sagt Otto, ich werde einen anderen, also jetzt übertragen, ich werde einen anderen Leitgedanken nehmen, dadurch wird eine andere Ausrichtung meines Geschichtsbildes stattfinden. Und das hat er getan. Das hat er getan, damit nicht jetzt in einer primitiven Art der Laudatio, das ist bei Otto undenkbar, sondern bei Otto eben ein echtes Geschichtsbild, das er wirklich als Historiker gestaltet hat, allerdings unter einem bestimmten Leitbild, zu dem er sich halb gezwungen fühlte oder halb ihn gedrängt fühlte. Das wäre die Antwort. È una risposta che ancora una volta io sono obbligato fortemente a riassumere e mi dispiace perché ci sono molti elementi di grande interesse. Il primo punto direi è questo. Viene escluso, diciamo così, prima di tutto il professore ha ricordato che su questi problemi è interessante la prefazione che il professor Schmale ha fatto alla sua edizione dei gesta Friderici e quanto egli ha scritto nella nuova redazione del Wattenbach. E da quest'opera risulta che vi è stata una diffusione della opera di Otto von Freising, ma che questa diffusione non è stata è stata soprattutto di due copie, una che è andata a Federico, una che è venuta in Italia, la copia che è rimasta, diciamo, in Germania ha avuto una larga diffusione, tradizione manoscritta, l'altra praticamente nulla. Comunque, questo mostra che non vi è stata una volontà della corte di imporre una certa linea o di considerare quest'opera come espressione ufficiale della corte. Per quanto riguarda Ottone di Frisinga, l'opinione il punto di vista del professor Engels è che noi ci troviamo in realtà di fronte ad una personalità che, se certo ha sentito l'impegno di essere l'impegno e la portata e il peso di essere lo storiografo ufficiale che è stato in qualche modo sollecitato ed è stato a sua volta sollecitato dalla Cancelleria che ha preparato questa lettera di cui giustamente si è sottolineato, il professor Engels ha sottolineato la natura caratteristica di essere una specie, di avere una sua, ma non so, probabilmente è inutile che lo dica, ma perché l'abbiamo letta tutti, ma insomma ha una sua andatura soprattutto direi aforistica, analistica, diaristica, è accaduto questo, è accaduto quest'altro, è stato fatto questo, è stato fatto quest'altro, eccetera. Dunque, questa lettera a sua volta viene ripresa da Ottone di Frisinga, che peraltro non la riprende soltanto brutamente o con sviluppi meramente elogiativi, ma ripensandola da storico. Se riesco a citare bene il professor Engels, egli ha detto che si trova un po' a metà strada tra lo storico di corte e lo storico. Mi chiedo questo. Naturalmente la questione diventa ben più complessa quando noi consideriamo il grosso problema del rapporto, del passaggio dalla cronaca al gesta. La cronaca era terminata e già, diciamo così, diffusa quando Federico assurge al trono e risentiva di tutta una serie di vicende, diciamo così, personali e di vicende che si verificheranno dopo la elezione di Federico Barbarossa, che riguardano i difficili rapporti tra i Babenberg, Enrico il Leone e Federico Barbarossa. I Babenberg in realtà riescono ad ottenere una situazione che blocca il territorio di Frisinga, blocca la realtà dell'episcopato e in un certo senso ferma la posizione di Ottone di Frisinga. Ci troviamo quindi di fronte ad una personalità che nello scrivere la sua opera è anche condizionata dalle circostanze personali e dai problemi personali che in qualche modo hanno influito su di lui. Ich möchte gerne auf die Hauptstadtproblematik noch einmal zurückkommen und in diesem Zusammenhang eben doch darauf hinweisen, dass man von einer Hauptstadt, mir schien ein bisschen die moderne oder modernere Vorstellung mitzuschwingen, deshalb meines Erachtens nicht sprechen kann, weil die Nennung als Caput Regni ja nicht vereinzelt dasteht, sondern es solche Nennungen eben auch in Italien und auch in der Provence gibt. Es gibt also in der Provence 1178, nicht zuletzt anlässlich der Krönung Barbarossas bei seinem Aufenthalt in der Provence eben, eine Nennung von Adel als Caput Regni. Achso, dass also jeder Wahlort Caput Regni wäre. Das habe ich noch nicht gesagt. Das weiß ich auch gar nicht so sicher, aber gerade in die Richtung würde meines Erachtens doch auch weisen, dass es ja 1159 ein Diplom für Monza gibt, das eben für Monza, das eben als traditioneller Krönungsort, natürlich ganz bewusst im Kontrast zu Mailand gesehen, hier als Caput Regni Lombardie bezeichnet wird. Und ich habe halt doch ein bisschen die Vorstellung, dass man diese drei Capita Regni in diesem Beurteilungshorizont miteinander zu vergleichen hätte und damit vielleicht doch etwas von der Hauptstadtvorstellung wieder wegkommt. Also das ist mir neu und ich kann nur einen Satz. Ich würde das sogar, das ist mir wirklich neu. Vielen Dank. Mich überzeugt das sogar mehr. Also ich werde mit Leuten nochmal drüber sprechen. Das läuft ja, also mir diese ein. Drei Capita Regni. Ja, ja, es leuchtet mir mehr ein. Se mi permettete, vorrei. Dunque, la domanda del il problema del professor Opel, del dottor Opel, è un problema che è solo in apparenza marginale rispetto al problema del quale noi ci occupiamo stamattina. Ed è nella risposta al professor Sattucci, il professor Engels aveva accennato al problema che mi devo rifare perché è una cosa che avevo un po' lasciato da parte, si era rifatto al problema dei Re Magi e di Aachen come Hauptstadt in Germania, come capitale in Germania. Il problema è stato ripreso dal dottor Opel, il quale ha in un certo senso pregato il professor Engels di alcuni elementi complementari rispetto a questo problema delle capitali, perché le capitali, naturalmente, la capitale non c'è soltanto in Germania, quindi non, ma ce ne sono in realtà tre, appunto Arles in un diploma dell'anno che non ho sentito, diventa Caput Regni, e c'è poi il problema di Monza, che naturalmente è in competizione con Milano, la piccola Monza e la grande Milano. Come? Monza o Pavia? Monza. L'incoronazione è a Monza. Monza als Ort der lombardischen Königskrone. Ja. Monza è Pavia. Aber ich, abbiamo Come voi vedete, le cose si complicano sempre. C'è il problema della di Pavia. Ich meine, senti, vielleicht, aber ich wage das sagen, ich weiß nicht, ob ich nicht eine Dummheit sage. Da sind die Schwierigkeiten ohnehin. Gut, Pavia könnte nach alter Tradition sicher Vorrang vor Rom sein, aber Arl ist etwas Neues, das ist ja nur zu erklären aus dem, wir hatten darüber gesprochen, nur zu erklären aus einer Abwehr gegen den König der Krone Aragon, Alfons II., der zwar als Graf von Barcelona in der Provence fungierte, aber natürlich immer seinen Königstitel von Aragon gebrauchte und aus diesem Grunde Barbarossa sich in Arl krönen ließ, die eben nicht die alte Krönungsstadt war, sondern das war Vienne oder Lausanne. Vienne oder Lausanne. Lausanne auch. Also im 10. Jahrhundert war es Lausanne, aber nicht Arl. Nicht insofern. Le questioni, come al solito, sembrano semplici, ma non lo sono. Le tre capitali sono diventate almeno cinque, se non sbaglio. Ma credo che abbiamo avuto dei chiarimenti che credo estremamente interessanti. Primo, Arl è una nuova capitale che viene preferita in contrasto soprattutto a pretese o a atteggiamenti dei sovrani, cioè dei conti di Barcellona, viene preferita alle antiche località di incoronazione, cioè Vienne o Losanna, per quello che riguarda naturalmente il regno di Arl. E se ho ben capito, la stessa situazione si verifica tra Pavia e Monza. Pavia, che ha una tradizione di capitale, ma l'incoronazione avveniva a Monza. E quindi mi pare che le cinque capitali hanno trovato tutte il loro posto. Sie haben schon alles auf Deutsch gehört, ich muss mich natürlich schlecht übersetzen, was sie schon gut gehört haben. Bitte, vielleicht nur zwei Ergänzungen anbringen, und zwar, dass die symbolistische Geschichtsauffassung, der Reise verbunden ist, die zeigt sich doch, glaube ich, sehr stark dadurch, dass auch der Name ja Friedrich bei ihm etymologisiert wird. Ja. Als wörtlich, was bei einem König mir also nicht bekannt ist, es gibt wohl Bischöfen bei Bernhard von Hildesheim, Ulrich von Augsburg, aber eigentlich nicht bei einem König, dass er eben mit der Erwartung ein Friedensreich kommen soll, also eigentlich beginnt seine Sache. Und das Zweite wollte ich noch zu der Gegenüberstellung des König Waldemar und Barbarossa, zu der Episode, von der Sie berichtet haben, dazu sagen. Ich glaube, das bezieht sich in erster Linie natürlich, und das würde zu der etwas primitiveren Schicht sprechen, der Königsauffassung, die Sie angeführt haben, dass Waldemar, also auf die körperliche Größe, dass Waldemar wird ja geschildert als riesengroß, wogegen Barbarossa Regulus ist im Sinne, dass er, wie er auch Rahim beschreibt, über mittelgroß für die damalige Zeit, aber nie wirklich nicht so ein Recke war wie König Waldemar. Nun wäre dazu noch zu sagen, dass ja nach dem damaligen Modeanschauung, die Größe ist an sich keine Mode, da kann niemand etwas dafür, aber trotzdem das höfische Ideal hat ja schon die barbarossäische Gestalt eher entsprochen, auch dieser Maße, dass man eben kraftvoll, aber eigentlich zartgliedrig ist, während eben Waldemar hier fast ein archaischer Typ ist, dieses Reckentum, wie es früher noch bei Karl dem Großen, ist ja auch riesengroß. Und Sie dürfen nicht vergessen, Saxo Grammaticus war kein Ritter, der kannte dieses ritterliche Ideal nicht. Ja. Sondern wo also die Ritter eher Waldemar vielleicht als eine, Sie gestatten mir das überspitzt, aber als eine Kuriosität anzusehen, während Barbarossa ja hohe Ideal war, wie ein Forscher entsprechend. Per quanto riguarda la simbolistica di Ottone di Frisinga, C'è stato sottolineato il fatto che non è da sottovalutare la circostanza che Ottone di Frisinga, per esempio, tra l'altro indulge a una etimologia di Friedrich, nel senso di ricco di pace, e questo in qualche modo corrisponde alla attesa della, diciamo così, della pace per quello che riguarda l'opinione, l'attesa generale del tempo. Per quanto riguarda la seconda indicazione, se ho ben capito, c'è il problema di Federico Barbarossa rappresentato come Regulus per la sua, di fronte ad una grandezza fisica come era quella di Carlo Magno, e che questo punto di vista in Saxo Grammaticus e in quella che era la sua implicazione politica di un giudizio relativo al sovrano diventa naturalmente un fatto non più di natura, come dire, biologica, di grandezza più o meno imponente, ma diventa anche naturalmente un criterio di giudizio e di giudizio, diciamo, per così dire, storico. Carlo Magno è il grande sovrano, Federico Barbarossa è un sovrano come tanti altri. C'è qualche altra osservazione? Prego. Una brevissima osservazione, domanda, relativa al fatto che oggi si è ben inteso la relazione del professor Engels, relativa all'accenno che mi pare di aver colto, che fa il Saxo Grammatico e qualche altro, relativamente ai rapporti fra Federico Barbarossa e Enrico il Leone, cioè questo grande conflitto, o più o meno quello che io conosco, la storiografia italiana perlomeno ci ha tramandato, sul grande conflitto interno fra Federico ed Enrico, mi pare che sia ricordato evidentemente da un danese come primo, e mi pare anche da un altro, di Lubecca, ecco appunto. Arnoldo di Lubecca. Ecco appunto. Quindi adesso io vorrei una precisazione se possibile, cioè non è rientrato questa analisi della maniera in cui la storiografia e i governi contemporanei hanno giudicato il conflitto fra Enrico il Leone e Federico, oppure effettivamente è un argomento sul quale preferivano mantenere il silenzio, oppure se è forse noi che qui dalla nostra ottica giudichiamo in maniera più importante di quanto sia questa questione. Sie haben uns nur zwei oder dreimal von den Chronisten, die über den Kampf zwischen Friedrich Barbarossa und Heinrich der Löwen gesprochen. Es ist ein Zufall, dass dieser Kampf nur in Saxo Grammaticus, in Arnold von Lübeck und andere kleine Chronisten erinnert wird, oder es ist absichtlich, dass die Chronisten von diesem Kampf wenig sprechen wollen. Nein, also ich habe mich ja bewusst auf Zeitgenossen beschränkt. Also Otto von St. Blasien oder Burkhard von Osberg habe ich rausgelassen, weil die ja schon nach 1210, 1220 geschrieben haben, sodass man nicht sicher ist, ob die ihn noch voll erlebt haben als halbwegs Erwachsene. Zeitgenössische Quellen sind einmal die Annalen von Pöhle, die ja 82 enden, also gerade noch das Prozessende mit einbezogen haben. Dann Arnold von Lübeck, der nun das Ganze sehr breit angelegt verfolgt hat. Der Propst von Städterburg, obwohl er sehr stark weltlich gesinnt ist, hat über den Prozess 1 bis 2 Sätze, aus denen man praktisch nichts entnehmen kann. Ja, man könnte fast sagen, Zufall, dass so wenig Leute darüber berichtet haben, während dann schon Otto von St. Blasien und der Osberger Chronist sich sehr breit verbreitern, aber die leben schon aus nicht mehr aus direktem, sondern aus indirektem Nachrichtenmaterial, was ihnen zugespielt worden ist. Also wir sind, der Prozess selbst ist ja quellenmäßig sehr schlecht belegt. Wir kennen ihn ja nur aus der Ratio der Gelnhäuser Urkunde. Und auch diese Narratio berichtet ja nicht, ziemlich geradlinig den Prozess, sondern vertuscht ja manche Dinge. Der Prozess bietet deshalb ziemlich große Schwierigkeiten heute noch in der Interpretation. Und hat auch immer noch, führt auch heute immer noch zu Kontroversen, einfach weil er zu schlecht berichtet ist. La risposta è stata... Ja, da, möchte noch gerne dazu etwas sagen. Darf ich unmittelbar dazu noch einen kleinen Nachfragen? Gottfried von Viterbo berichtet im Rückblick auch nicht über den Prozess, sondern über die Auseinandersetzung als solche, den Kampf zwischen Barbarossa und Hanneken Löwe. Und da kommt es dann zum Teil zu sehr drastischen Formulierungen und Urteilen, etwa wenn Heinrich den Löwe mit einer sich aufrichtenden Schildkröte vergleicht, dann plötzlich da unten stürzt, bei seinem Sturz. Also da sieht man schon sehr deutlich auch einen propagandistischen Effekt. Unendo le due osservazioni, il professor Engels sottolineava che effettivamente, essendosi limitato soltanto ai cronisti contemporanei, è vero che, sia pure casualmente, però questi cronisti contemporanei sono relativamente pochi, anche se un Arnoldo di Lubecca parla piuttosto ampiamente di questi problemi. E il dottor Fritt, da parte sua, ci ha ricordato che Goffredo di Viterbo non manca di intervenire su questo punto, non manca di dare alcune indicazioni sia per le vicende militari sia per quello che poi riguarda il processo di Enrico il Leone. Quindi è, diciamo così, una serie di elementi casuali, ma le notizie dei contemporanei hanno dato un rilievo agli eventi. Naturalmente subito dopo e ancora con forte ripercussione della passionalità, diciamo così, della vicenda, che in questi primi cronisti potrebbe sembrare minore, è stata poi ripresa dalla cronistica successiva. Prego. Io volevo avere qualche chiarimento sul terzo gruppo, che forse per la mia stanchezza seguivo meno me. Cioè, questo la terza sezione dei cronisti contemporanei, che sarebbero caratterizzati da un maggiore distacco e da una maggiore attenzione ai fatti più che alle interpretazioni, sono collegati da un atteggiamento politico o da fattori stilistici? Perché in fondo i primi di cui abbiamo sentito parlare sono i grandi intellettuali del XIX secolo, sono Zuni, Fittinga, Gero, Giovanni Solito, mentre qui scendiamo, diciamo, a un livello di analistica più tradizionale, mi pare, no? Allora, è politica o è anche un fatto stilistico? Die Frage ist die folgende. In der dritten Reihe von Chronisten, von denen Sie gesprochen haben, sind einige Chronisten, die den Ereignissen nur sozusagen chronologisch und von Ereignis zu Ereignis gekommen sind. Ganz einfach, ohne große intellektuellen Darstellungen zu machen. Ja. Es ist ein Zufall, es ist eine politische Haltung dieser Chronisten oder ist nur etwas, das mit dem Genus Dickendi zu tun hat. Das heißt, die ersten sind intellektuellen, diese dritte Gruppe sind nur einfache Chronisten, die nur was geschehen ist, erzählen müssen. Ja, also die Geschichtsschreibung zerfällt eigentlich in zwei Teile. Die Analystik kommt ja aus der Karolingerzeit, hat sich durchgehalten bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. Es gibt nur noch einen kleinen Strang, der über das 12. Jahrhundert hinausgeht in Österreich. Die Weltchronistik, also die nicht von Jahr zu Jahr Einträge hat, beginnt am Ende des 11. Jahrhunderts bei Eckhard von Aura und so weiter, hat dann einen Höhepunkt bei Otto von Freising und bricht dann plötzlich ab. Gottfried von Viterbo ist kein Weltchronist mehr, ist auch kein Analyst, sondern er hat eine Sonderstellung. Ja. Aber man könnte zum Beispiel die Historia Belforum, die die eigentlich auch nicht analytisch berichten will. Sie fällt streng genommen doch noch unter die Analytik. Man muss es so sehen, dass die Einträge, die beim Annalen von Tölde noch relativ stark an das Jahr gebunden sind, auch noch relativ stark schematisiert sind, beim Städterburger sowieso noch sehr stärker, sind aber schon bei Arnold von Lübeck ausgeweitet im Sinne einer Historia. Ich würde es so bezeichnen. Es kommt am Ende des 11. Jahrhunderts wieder die antike Form der Historia auf, einer zeitgenössischen Berichterstattung, sehr breit angelegt, sehr wortreich, die sich bei vielen Autoren noch nicht ganz vom analytischen Schema trennen kann. Der berühmteste Fall ist Lambert von Hersfeld, der an sich, also jetzt unter Heinrich IV., der sich sehr stark an das analytische Schema noch halten will, aber im Laufe der Erzählung einfach die Schema bricht. Da versagt das Schema, aber das 12. Jahrhundert ist nicht ganz fähig, mit Ausnahme Otto von Freising, Ravi, das sind aber Ausnahmen, ist nicht fähig, ein neues literarisches Genus vollkommen ausgefeilt an die Stelle zu setzen. Ob das jetzt mit politischer Haltung etwas zu tun hat, das glaube ich weniger, sondern ich würde fast sagen, das ist eine Frage der Ausbildung, des Bildungsstandes. Arnoldo di Lubecca, per esempio, l'attenzione che ha Teorico il Leone è legato al fatto contingente, cioè Lubecca è una città mit Arnold von Lübeck gibt es eine kontingente Realität, das heißt, Lübeck ist im Bereich von des Leben. Der Arnold von Lübeck schrieb zu einem Zeitpunkt, da Lübeck schon Freireichstadt war durch Friedrich Barbarossa, aber sein ganzes Denken ist weltlich, also dagegen kann man gar nichts machen. Er fühlte sich als Fortsetzer, ganz bewusst, er knüpft auch daran an, von Helmold von Bosau. Helmold von Bosau befand sich ja auch im Machtbereich Heinrichs des Löwen, ist aber wesentlich zurückhaltender, also man würde fast sagen, ich will nicht sagen objektiver, aber er hat einen größeren Horizont, er bemüht sich auch, dem Gegner Heinrichs des Löwen gerecht zu werden im Urteil, ist also nicht so offen in seiner Parteinahme, wie das Arnold von Lübeck ist. C'è qualche altro che deve fare una domanda? Darf ich eine Frage bitten? Sehen Sie, Sie haben uns von Tinamos gesprochen. Ja. Muss ich befragen, haben Sie die byzantinische Geschichtsschreibung absichtlich weggelassen oder haben Sie einen Grund dafür? Nein. Ich möchte auch den Grund meiner Frage sagen. Ich habe in keiner der Quellen über Friedrich Barbarossa ein so wunderbares Elogium Friedrich Barbarossa wie in der Geschichte von Kinamos, wo er hat eine solche glückliche, herrliche Darstellung dieses Kaisers, der als Held, als heiliger Held nach Morgenland, nach Jerusalem abgefahren ist. Und es ist wunderbar. Er schreibt, wir wissen ganz genau, er schreibt wunderprachtvoll. Aber ich muss sagen, ich habe nie in der byzantinischen Chronistik eine solche Darstellung eines byzantinischen Kaisers so schön wie die Darstellung des Kaisers Friedrich Barbarossa in Kinamos. Leider habe ich nicht daran gedacht, mit mir eine solche Stellung, es ist eine Seite von Migne oder eine Spalte von Migne, eine lange von Migne und alles dem Ruhm von Barbarossa gewidmet. Ja. Daher habe ich eine solche Frage. Also ich habe bewusst die byzantinische Sache etwas ausgeklammert. Es gibt nur zwei Schriftsteller, also einmal Kinamos, dann gibt es die Ketas Koniates, die überhaupt über Friedrich etwas berichten. Ja. Kinamos ist nicht einheitlich. Der hat gerade im Zuge des Kreuzzuges, des dritten Kreuzzuges, also dieses große Elogium, geschrieben. Er hat aber auch ausgesprochen hässliche Stellen drin. Denken Sie an den Vertrag von 1148 von Thessalonike, also Konrads des Dritten, wo er schon schreibt, dass auch Friedrich Barbarossa daran beteiligt gewesen sei, weil er ja Friedrich Barbarossa den Verrat von 1156 vorwirft. Er habe ja, sagen wir mal, die byzantinische Kaisertochter, die er erst angestrebt hat, nicht geheiratet, sondern die Beatrix. Und um dieses Verräterische noch zu unterschreiben, betont er ja, er hat 1148 auch unterschrieben, also im Anhang Konrads des Dritten. Also mir ist unklar, und zwar dieser Kinamos steht in der ganzen Entwicklung völlig quer, gerade zu der Zeit, als die abendländischen Quellen Barbarossa Wulborn entgegenbringen, benimmt er sich ausgesprochen hässlich. Und am Ende, als die Abendländer nun, sag mal, Barbarossa als den gemeinsamen Kreuzzugsführer preisen, und die an sich die Byzantiner ja sehr den Kreuzzug sich sehr unfreundlich verhielten, da schließt er sich dieser Sache an, was typisch, also eben atypisch ist für einen Byzantiner. Das ist mir einfach ein Rätsel. Also ich habe ihn weggelassen, weil es einfach nicht zu viel war. Sì, la mia domanda non voleva assolutamente essere una domanda cattiva, e da il professor Engels ha anche per ragioni, del resto lo ha detto all'inizio, anche per ragioni di tempo e di circostanze ha lasciato la bizantinistica. Comunque i cronisti bizantini. Comunque egli precisa, per quanto riguarda in particolare Kinemos, una situazione, una posizione personale di questo cronista che è stata, direi, sono perfettamente d'accordo, definita atipica. Quando l'Occidente esalta la grandezza di questo imperatore, Kinamo è molto riservato, anzi assume un atteggiamento in molti casi cattivo, ostile. Curiosamente, quando da molte parti si levano critiche, e del resto la stessa crociata viene vista senza troppa simpatia, ebbene in quel momento invece l'atteggiamento di Kinamo atipicamente volta. Ancora qualche problema? Allora, anche se siamo un pochino in anticipo sulla tabella di marcia, abbiamo uno splendido sole che ci attende. Allora io vorrei, d'intesa, con il collega Rittmann chiudere la mattinata di oggi, ringraziando il professor Engels per la sua magistrale relazione, e ringraziare i quanti sono intervenuti nella discussione, che come al solito è stata non solo vivace, ma parlo adesso a titolo strettamente personale, estremamente fruttuosa. Quando io imparo mi fa sempre piacere, scusatemi se io dico così. E allora adesso buon appetito, perché quello non ci manca. Attenzione.